Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon ist die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Você está na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói. No microfone, Marcos Romão e Ortrun Gutke. Ja, und wir senden diese Sendung direkt aus Rio de Janeiro, beziehungsweise aus einem kleinen Studio hier in Niterói. Estamos gravando nosso programa diretamente do estúdio Tomba Records, aqui em Niterói, que será a capital da Rádio Mama Terra durante o ano 2014. Und wir werden dies auch das ganze Jahr über tun. Jede Sendung, die wir produzieren, jede Sendung, die am Samstag, an jedem dritten Samstag übertragen wird nach Deutschland, kommt aus Niterói. Todos os nossos programas durante o ano de 2014 partirão diretamente de Niterói, do outro lado da Ponte Rio-Niterói, durante o ano de 2014. Ja, Romão, unser Thema heute ist Karneval in Rio und Niterói. Nosso tema vai ser, como o Ortrun bem falou, Karneval no Rio e Niterói. Und um uns ein bisschen einzustimmen, werden wir erstmal das neueste Lied von 2014 von der Samba-Schule Mangueira einspielen. Exatamente, você está na 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, e você escutará agora a Estação Primeira da Mangueira com seu samba-enredo para 2014. Chegou a garra, chegou a emoção, chegou a Estação Primeira de Mangueira! Vamos embora! Opa, eu quero ver quem vai cair na folia, sambar com a mangueira, é bom se segurar, levanta a poeira. Verde-rosa, festança brasileira. Opa, opa, eu quero ver quem vai cair na folia, sambar com a mangueira, é bom se segurar, levanta a poeira. É verde-rosa, festança brasileira. Vem ouvir a do povo na canta. Alô, de todo mundo me conhece, o meu samba é uma festa. Eu sou o Brasileiro. Chegou de Portugal e o índio então dançou. De norte a sul a alegria se espalhava, de lá rica se enfeitava. No lugar de coroa, oh, oh, oh. Lá em São Salvador, vou lavar as casarias na fé do nosso Senhor. Faço um pedido a carinho e levantar. Ilumine a passarela pra ninguém falar passar. Pede o barco, dança com a trilha, embora com meu sertão. Vem pro mar, chega a viva São João. Com sanfona e sacuma, tem forró a noite inteira. No arraiada, estação primeira. Pede o barco, dança com a trilha, embora com meu sertão. Vem pro mar, chega a viva São João. Com sanfona e sacuma, tem forró a noite inteira. No arraiada, estação primeira. Sou brasileiro, você se enxerga. Meu palco é a rua e a luz do luar. No coração da floresta, magia que canta. Garanto que vai caprichar. Cheguei pra terra da garoa. O arco-íris despontou. Orgulho, respeito e vontade. Tendo uma roseira da diversidade. O nosso tempo na feira. Responde por estrepar. É carnaval e sou aqui de novo. Lá vem meu povo, a desfila. Lá que o ser campeã da maior festa da cultura popular. O valor, eu quero ver quem é o povo. Cair na folia, samba com a mangueira. É bom se segurar, levanta a poeira. É verde rosa, a festança brasileira. O valor, eu quero ver quem vai cair na folia, samba com a mangueira. É bom se segurar, levanta a poeira. Vem embora, força mangueira. Vem ouvir a voz do povo. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tele 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Ja, und das erste Stück, was wir gehört haben, war von der Samba-Schule Mangueira in Rio de Janeiro. Und das ist auch heute unser Thema, Samba-Schulen und der Karneval in Rio. Você escutou a Estação Primeira da Mangueira, o Samba Enredo para 2014, na Rádio Mama Terra 96.0. Com esse programa enviado diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Romau, Samba-Schulen gibt es jede Menge hier in Rio de Janeiro und auch in Niterói. Und das Interessante, was mir aufgefallen ist, dass es im Grunde genommen genau einen Vergleich gibt zur Bundesliga, ne? Also es gibt Samba-Schulen, die wirklich in Kategorien, in Ligen eingeteilt sind. Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Und bis zum Schluss Dorfliga, ne? Und jede Samba-Schule durchläuft diese Passage von Aufstieg oder Abstieg. Ist das richtig? Ja, Ortrun, hast du recht. Hier Karneval ist eine große Organisation, die fangen an schon am 8. Woche. Für die nächste Jahre. Also, das ist genau wie beim Fußballverein, immer eifrig trainieren. Kaum ist das Endspiel vorbei, schon wird wieder trainiert. Und das muss man sich mal überlegen. Es ist wirklich, wirklich richtig Arbeit. Die Samba-Schulen, die Gruppen formieren sich wöchentlich oder auch mehr, um zu trainieren, um Tanz zu trainieren, die Choreografie zu trainieren, um die Musikstücke einzuspielen. Das läuft das ganze Jahr. Und sie bereiten sich so vor, dass sie auch in dem Jahr entscheiden, welches Thema sie auswählen für den Höhepunkt des Tages. Der Karneval in Rio. Und interessant, Ortrun, ist, dass die jeden kleinen Dorf, jeden Favela, es gibt Leute, die trainieren zu Hause und sind engagiert dann für die große Samba-Schule von Rio. Das ist ein Mix von Menschen. Es gibt Leute, die spielen zusammen, die tanzen zusammen in die Samba-Schule. Und die besten Leute, die spielen, die tanzen ab und zu, in 3, 4, 5 Samba-Schule. Sie gehen von einem nach einander in den Tagen und 3, 4 Tage, sie spielen in kleine Liga und danach sie tanzen in große Liga und weil die Leute lieben den Karneval. Das ist nicht eine Sache, die man ist eine super Tanzer und tanzt nur für die Sambódromo, diese große Platz von Samba-Schule. Nein, die Leute spielen aus Hause, aus einem kleinen Dorf. Wunderbar, Romau. Das sind Informationen, von denen ich überhaupt noch nichts wusste und bestimmt unsere Zuhörer auch nicht. Aber lass uns doch erstmal noch ein Stück einspielen, und zwar der Samba Enredo, União da Ilha. É isso aí. Vamos agora para a Ilha do Governador, com o Samba Enredo, União da Ilha. A União da Ilha, escola do meu coração, seja bem-vindo, yeah. no seu coração. Sapiência não é brinquedo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tele 96.0 am Mikrofon ist Ortrun Gutke. É isso aí, diretamente de Niterói, Brasil, para Hamburgo. Radio Mama Terra. Na TID 96.0 Hamburgo. Vocês acabaram de escutar o samba enredo da União da Ilha. O nosso programa esta semana, este mês, é todo sobre carnaval no Rio de Janeiro e Niterói. Wir haben soeben das Stück gehört, Samba Enredo, União de Ilha. Und unser heutiges Thema ist Karneval in Rio und Niterói. Und werden dann endlich an den beiden größten Tagen des Jahres einziehen darf in die heiligen Hallen des Sambódromo. Die sind natürlich super glücklich, aber sie sind auch unglaublich aufgeregt, denn es gibt eine Jury, die dort sitzt und entscheiden wird, wer die beste Gruppe Samba-Schule des Staates Rio de Janeiro ist. Und Romau, welche Kategorien, nach welchen Kriterien wird eigentlich bewertet? Exatamente, as pessoas ficam discutindo, existe os jurados e é uma grande confusão, porque são três jurados para cada quesito, cada categoria, e temos a harmonia, né? A harmonia, temos samba enredo, temos história a história do próprio grupo, temos a bateria, que é uma das coisas principais da escola de samba. Então, cada quesito, cada categoria é muito importante. Also, das bedeutet, es wird bewertet die Choreografie, das Lied, was gespielt wird, und das gewählte Thema. Das ist auch ganz wichtig, für welches Thema sich die Samba-Schule entschieden hat. Und der Ausdruck, die Kostüme, die Bewertung auch der zusätzlichen Elektrikos und sonstigen Ausstattung, alles wird bewertet. Ja, und die Thema sind sehr interessant, weil die Thema sind normalerweise Ria, Fonde Samba Schule in Brasília, Sinti de Leste São Assistiar, Zaiti de Democracias em Brasília, Sinti Zé Politi, onde Leute Reden, Marren Kritik, Ubedem Sisteme, Marren Kritik, Ubefechine, Nenzarra de Passiert in das Land, onde Zeiarra, Es gibt auch ein Gruppe de Verde, Ube de Letzte Demonstrationen, de Esgabe in Brasília. Romau, wann wird der Sieger, wann wird das bekannt gegeben? Wie ist da die Regelung? Ja, normalerweise ist ein Donnerstag nach dem Karneval. Zwei Tage nach dem Karneval. Und das ist eine hoch erwartete Zeit, Momente hier in Rio de Janeiro, und weil es gibt so viele Konfusionen, so viele Streit über den Schilderichter, über die Weise der Entscheidung. Es gibt so viele Konfusionen, die normalerweise der Platz, wo man sagt, der Ergebnis ist in einer Militärpolizeistation. Und so verhindert jeden Krach. Gut, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96. Unser Thema heute ist Karneval in Rio und Karneval in Niterói. Lass uns jetzt nochmal ein Stück hören, einspielen von Samba Enredo, Beija Flor, und danach noch Samba Enredo, São Clemente. É isso aí, nós vamos agora escutar o Samba Enredo da Beija Flor e o Samba Enredo da São Clemente na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói para vocês em Hamburgo e no mundo. O Brasil! Olha a Beija Flor, aí, o sonho, o sonhador e brilha. Obrigado, meu Deus! Minha história é só felicidade! Vem comigo, seu presente! Eu quero mais é ser feliz. A minha estrela vai brilhar. Posso presente, eternamente. Vou te amar. Eu quero mais é ser feliz. Eu quero sim. A minha estrela vai brilhar. Eternamente vou te amar. Eu vou em busca da felicidade. Trago a esperança do olhar. Sou de teste brilhante. A minha geração eu vou pisar. Sem menos esquadro, arquiteto da ilusão. Vou pintar tudo a construir nosso chão. Mas eu sou pobre. Imagino de emoção. Preso na paixão, aquarela. Chegou, durei em aquarela. Linda nesta passarela. A força da fé sou eu. Se o bem vem, se o mal, valeu. O amanhã vou conquistar. É preciso acreditar. A força da fé sou eu. Se o bem vem, se o mal, acreditar na porra da vida, de que lado está a fome de amor, faz meu sonho sonhar. Na minha vida desse povo pra vencer, quero justiça pra poder viver. Devemos dar as mãos e juntos caminhar. E a favela, coisa mais bela não há. É das vielas que nasce o barco do samba. Se tem batucada nos guetos, tem banda. Vocês acabaram de escutar o samba-enredo da Beija-Flor e o samba-enredo da São Clemente, na Rádio Mamaterra 96.0, diretamente de Niterói para Hamburgo e o mundo. Rádio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stede 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Und unsere heutige Sendung wird direkt aus Niterói, Rio de Janeiro. Romão, du hattest das vorhin schon erwähnt, und zwar, dass die Themen ausgewählt werden, die Samba-Themen oder die Samba-Themen werden ausgewählt, auch unter anderem, was politisch gerade sozusagen läuft im täglichen Leben hier in Rio de Janeiro. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Machinhas de Carnaval. Das ist eher so auf der eben, das ist eine ganz spezielle Sache. Ne? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Machinha de Carnaval. Ja, Machinhas de Carnaval sind die Art von Spielen, mehr in die Richtung Kapelle. Ne? Die Leute sammeln sich in eine Straße, die Nachbarschaft sammelt sich und fangen an zu spielen durch die Straße. Es gibt viele Musiker, wer ist nicht Musiker, kann singen, kann tanzen. Und die spielen normalerweise Musik, die sind gewählt in dem Moment von Leuten oder den eigenen Nachbarschaft, macht seine eigene Musik und spricht über was passiert in der Gesellschaft. Né? Gegen die Regierung, pro-Regierung, gegen der Erhöhung von den Preisen, von der Transport und alle. Né? Das ist ein Moment sehr wichtig und interessant zu wissen, Sr. Tron. Está in die Zeit von der Militärregierung. Es war verboten, diese Kreativität. Die Samba-Schule, die Gruppen müssen immer sprechen gut über Brasilien. Immer sprechen über die alle Schöne des Amazonas, alle Schöne in Brasilien. Nichts, es war unmöglich, Kritik zu machen in der Zeit von Militärregierung. Ja, und wie wir jetzt so selber, da wir selber wissen, wie es sich anfühlt, hier in Rio oder auch in Niterói zu leben, in der augenblicklichen Zeit, es gibt enorm viel Kritik an der Regierung, am Gouverneur Cabral. Und sicherlich ist es auch bis nach Deutschland rübergeschwappt, was die Manifestation, wie sie hier genannt werden, es sind hier keine Demonstrationen, Manifestation, sagt man hier, die Leute gehen auf die Straße, um darauf zu reagieren, über die Fahrpreiserhöhung unter anderem, über die Verschwendung von den Geldern für den Copa da Cultura, Copa do Mundo, jetzt Confederation Cup ist schon gelaufen, all diese Sachen. Es ist viel, viel Missstimmung hier in der Bevölkerung und das wird auch ausgedrückt und natürlich auch in den Karnevalliedern, Machinhas. Você tem razão, Ortron. Nós estamos aqui explicando para o povo alemão o que significam as marchinhas de carnaval, em que cada vizinhança faz a sua própria música, as pessoas fazem críticas ao padeiro, fazem crítica ao governo, fazem crítica a tudo que podem fazer alguma crítica. E lembrava que durante o tempo da ditadura brasileira só tinham músicas ufanistas. Praticamente as escolas de samba eram proibidas de fazerem músicas que contivessem crítica ao governo, que contivessem crítica ao sistema militar do país. E hoje, no momento, as marchinhas de carnaval, mesmo no concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, as marchinhas de carnaval estão todas cheias de crítica ao governo. O que está acontecendo em relação à Copa do Mundo, aumento do preço das passagens, esse absurdo preço de passagem de R$ 3 no Rio de Janeiro e Niterói, todas essas questões estão chegando no mundo. O mundo todo está olhando o Brasil, claro, graças à Copa e graças ao povo estar contra a Copa. Romão, du hast recht, oder beziehungsweise du hast genau das nochmal im Portugiesisch jetzt gesagt, was ich auch gesagt habe, die große Kritik des Volkes an den vielen Preiserhöhungen, an die Veränderung, Straßenbau, Stadtteilentwicklung. Es werden Viertel geradezu wegorganisiert, ohne dass sozialer Wohnungsbau, ohne dass Alternativen geschaffen werden für die Bevölkerung. Es wird wenig Geld ausgegeben für Erziehung, Schule. und für Kultur. Alles fließt rein in die Copa do Mundo. Das Maracanã-Stadion ist restauriert, renoviert worden. Das kleine Indio-Museum stand ganz stark in Kritik, beziehungsweise auch der Kippe, dass es wegorganisiert wird. Hat jetzt nicht stattgefunden, Gott sei Dank. Doch das Volk ist wirklich sehr achtsam darauf und sehr unmutig darüber, was im Augenblick hier in Rio de Janeiro läuft. É isso aí, Ortron. O povo está indignado com tanto gasto em estádio e tão pouco gasto em educação e saúde e transportes. Estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro durante este ano inteiro, diretamente de Niterói e transmitido todo terceiro sábado do mês em Hamburgo, de Hamburgo para o mundo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke. Und in diesem Jahr senden wir Radio Mama Terra jeden dritten Dienstag im Monat, direkt jeden Samstag im Monat, direkt aus Niterói. Ja, unser Thema heute ist Karneval in Rio. Wir hatten das Thema Machinias, die Kritik an der Regierung, die dann in Form von Liedern, Musik auch auf der Straße getanzt wird und demonstriert wird, gezeigt wird. Und wir haben jetzt mal so ein kleines Potpourri zusammengestellt für euch, was denn diese Machinias so beinhalten könnten oder wie sie überhaupt gespielt werden. Machinia, wie ihr schon hört, ähnelt eher einem Marsch, als dass es diese Samba-Musik ist. Und wir spielen ein Empresa, Que Eu Gamo, Brasil Descobriu, Cadê a Viga, Pula Catraca. Das ist sehr interessant, Ortrun, weil die Spiele mit den Worten, mit diesen Marchinhas, mit dieser Musik. Ne? Empresa, Que Eu Gamo, ist sehr interessant, weil das bedeutet Press, Drucken. Das ist, wird mich verlieben. Ne? Und das ist ein Paradox. Vai de polícia em momento em Rio de Janeiro, hat ein Horgewalt wie in eine Krieg. De X auf den Straße, wie in eine Krieg. Und die Leute sagen, ja, je mehr ihr das machen, mehr wir werden sie lieben. Das ist die Ironie von dem Karneval in Rio de Janeiro. De andere, Brasilien, habe ich entdeckt. Brasil, eu descobri o Brasil. Das ist sehr interessant, dass die Leute sagen, dass durch den Weltmeisterschaft sie haben endlich entdeckt die Korruption von Brasilien. Und die andere, wo ist denn Viga? Cadê a Viga? Ist eine große von 6 Tonnen Stück Eisen von meinem Brook, die verschwunden in Rio de Janeiro, im Zentrum von Rio de Janeiro. Verschwunden von einem Tag nach einander. Und man fragt, wie kann das machen? Man muss ein Hochprofi sein, ein 20 Tonnen Stahl, Stück zu klauen von dem Brook vom Zentrum von Rio de Janeiro. Und dann man fragt, wo ist diese Stahlstück? Und die letzte ist Pula Catraca. Imprensa que eu amo, alegria e diversidade nesse carnaval. Tem Ocupa Lapa, Ocupa Cabral, Ocupa Alete, Ocupa Geral. Feliciano trocou e se prometeu. Essa folia vai rolar, Ocupa eu. Tem Ocupa Lapa, Ocupa Cabral, Ocupa Alete, Ocupa Geral. Feliciano trocou e se prometeu. Essa folia vai rolar, Ocupa eu. Nem vem, não vem com spray de pimenta. Eu não sou acarajé, sou mascarado, alequim sem vandalismo. Com muito samba no pé, a Colombina ainda está traumatizada. Pensaram que ela era black bloc, sambou para fugir das bombas lacrimosas do batalhão de choque. toque. Imprensa que é um campo, diversidade. Veja que lindo colorido da cidade. Sem violência, coleguinha, você sabe como é. A resistência ao mercadinho São José. Imprensa que é um campo, diversidade. Veja que lindo colorido da cidade. Sem violência, coleguinha, você sabe como é. A resistência ao mercadinho São José. O Brasil que faz a Copa não fez hospital. Tem gringo espionando meu e-mail. Que merda capa de guardanapo. É no sapato, oh, é no sapato. Ai, que merda, acabem de se guardanapo. É no sapato, oh, é no sapato. Brasil descobriu Cabral com a boca na botija do erário nacional. Virou meu rio de pernas pro ar. O povo anda a pé e cachorro pode voar. Sem escola, sem hospital, com Juquinha e Eduardinho num consórcio imoral. Covarde ordinária de amargar, o maraca deu pro rico e o pobre não pode entrar. A merda cabe de se guardanapo, é nosso papo, é nosso papo. Diga, aonde foi enviar aquela figa? Aquela figa é grossa, tá chorando. Esconderam no caju. Aquela figa, ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a figa lá pra ponte que partiu. Olha como ela é grossa. Não é intriga. Aonde foi enviar aquela figa? Aquela figa. Senhor prefeito, então me diga. Aonde foi enviar aquela figa? Pula catraca. Pula catraca. Mobilidade é o direito à cidade para o bem do cidadão. Para ir ao posto de saúde, à escola e ao trabalho. Mais lazer fim de semana para estudante e operário. Menos carro de passeio, a madame no busão. O doutor no coletivo é menos poluição. E o balaio cada dia mais precário. Garante lucro só no bolso do empresário. Tarifa zero valoriza o seu salário. Por tudo isso somos antitarifários. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria. Pois o transporte não é mercadoria. Você acabou de escutar um pupurri crítico de marchinhas sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. E agora estamos começando a nos despedir do nosso programa da Rádio Mama Terra, chegando em Niterói. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon die deutsche Stimme Ortrun Gutke. Genauso ist das. Wir kommen jetzt mit unserem Thema Karneval in Rio, kommen wir jetzt ein Stück weiter, und zwar von Rio über die große Brücke. Wir überqueren die Guanabara-Bucht und kommen direkt an in Niterói. Und dort gibt es natürlich auch Karneval. E Niterói é interessante, Ortrun, porque Niterói tem duas grandes escolas de samba que esse ano vão para o Rio de Janeiro disputar e entrar na primeira liga. E o interessante é que enquanto uma canta África, que é a Cubango, a outra canta Anauê, que talvez por não saberem é um símbolo fascista. É feito Heil Hitler na época da ditadura na Alemanha, né? Então são umas coisas que acontecem assim, eu não estou entendendo por que a viradora aqui em Niterói fez esse símbolo Anauê, que era o símbolo dos integralistas durante o período de 1930 aqui no Brasil. Ja, sehr interessant, Romo, was du sagst. Wir haben uns ausgesucht zwei Samba-Schulen aus Niterói, und zwar die Escola de Samba Viaduro und die Escola de Samba Cubango. Cubango ist eine sehr traditionelle Samba-Schule. Sie ist aus dem Stadtteil Cubango und sie ist traditionsmäßig ein sehr, sehr schwarzes Viertel, afro-brasilianisches Viertel. Und die Kultur und die Lieder und die Themen, die sie einspielen, auch in diesem Jahr 2014, sind sehr, sehr traditionell afrikanisch und es sind wirklich die Wurzeln aus Afrika dargestellt. Im Gegensatz dazu, Viaduro ist die Samba-Schule Viaduro. Viaduro. Die gibt es schon seit wann, Romão? Du bist hier geboren in der Stadt und du kennst die Schule schon seit... Ja. E yeah, de Samba Chule Viradouros e como te formar em Firtel, aba Vipacierte oft Ria em Rio de Janeiro, Ria em Brasília, ou em Grosso Rio de Janeiro, de Samba Chule Vende Raben Erfolg, dizem de Eigentlich gekauft von de Mafia Boss, von Festina em Mafia Boss, de um Testutzen de Samba Chule, de Zagdas, de um Testutzen de Ferdinand e de Grossengeld. Und die Samba-Schule von meinem Viertel musste einen großen Platz haben, weil das Boss von der Mafia hat dann gekauft einen neuen Platz, ganz weit weg von unserem Viertel. Und heutzutage, diese Samba-Schule ist ganz schön, aber sie hat nicht mehr den Wurzel von den Schwarzen von meinem Viertel. Im Gegenteil, Cubango hat den Wurzel noch, weil sie ist noch in dem Viertel. Sie ist noch nicht ganz kontrolliert. Aber Isau, alle bekommen Geld von dem Jogo do Bicho, der berühmte Jogo do Bicho hier in Rio de Janeiro. Ne, das ist der Spiel mit dem Tier, das ist die Lotto, die geheime Lotto, die es gibt, die geheime Lotto, die es gibt in Rio de Janeiro, die alle wissen Bescheid, aber es ist geheim, es ist verboten, aber es sind Milliarden. Milliarden Dollar pro Jahr, Milliarden Reais pro Jahr in diese Lotto und die Unterstützung der Samba-Schule. Und dann kann ich es nur sagen, dass im Grunde genommen die Menschen schaffen, weiter die Tradition zu haben, trotz aller dieser Marketing. Igualdade entre irmãos, negro dança, joga capoeira, a herança desse chão. Sou da pele negra e tenho orgulho da minha raça e a felicidade de ser cubanês. Oh, oh, oh, oh, Chega os meus orixás, aplica mistérios e magias, livre no bailar dos animais, prêmio da natureza, fonte de riquezas minerais, firma na terra pra espantar mal, vai começar o ritual, a doutor Malua, a doutor Malá, vem a tudo no jurê, chama pra dançar, a doutor Malá. Thank you. E para o pessoal de Hamburgo, para os brasileiros de Hamburgo, Joel, minha querida Ivoneide, o pessoal que anima o carnaval da Alemanha, um pouquinho de Niterói é sempre gostoso. E valeu a pena esse programa. Nós estamos aqui na Rádio Mamaterra, 96.0 em Hamburgo, um programa enviado diretamente de Niterói. Um programa que vai acontecer agora, todo mês, no terceiro sábado. Romau, ich glaube, und ich bin ganz sicher, es war die Information, die du gegeben hast, als Brasilianer, als direkter Brasilianer hier, die sind sehr, sehr interessant für diese Sendung. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz, ganz, ganz herzlich für diese Sendung, für all diese Informationen. Ja, das war's für heute, liebe Zuhörer. Radio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke. Wir senden live, wir haben live gesendet aus Rio de Janeiro, Niterói. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Romau, für deine vielen Informationen, die du gegeben hast über den Karneval hier in Rio und in Niterói. Und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal in einem Monat, dritten Samstag im Monat. Und da dann schon die Zeit läuft, für den Copa do Mundo werden wir uns langsam einstimmen auf den Copa do Mundo. É isso aí, minha gente. Até o próximo programa, sempre no terceiro sábado do mês, na TID 96.0 Hamburgo. Esse ano inteiro, diretamente do Tomba Record, aqui de Niterói para Hamburgo e de Hamburgo para o mundo. É isso aí. Um grande abraço para o Clube Brasileiro de Hamburgo. Ah, no estúdio, na parte técnica, Bruno Marcos, da Tomba Records, Niterói. Die Studioleitung hatte Bruno Marcos von Tomba Records. Chegou.